بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقلمة mit dem Namen Allahs des Gnadenvollen des Gnädigen Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir machen inshallah ta'ala weiter mit dem auf der Seite 206 vom ersten Band. Und das Kapitel lautet die Gebetszeiten. Das ist jetzt das zweite Unterkapitel von As-Salah und das ist der Hadith Nummer 393. Ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril alaihi salam leitete an zwei Tagen das Salah für mich beim Haus. Am ersten Tag betete er das Wuhr-Gebet, sowie die Sonne sich um die Breite eines Schnürsenkels neigte. Das Asr-Gebet leitete er, als der Schatten eines jeden Gegenstandes so lang war wie der Gegenstand selbst. Er leitete dann das Maghrib-Gebet, in dem Moment, wo der Fastende sein Fasten bricht. Er leitete dann das Isha-Gebet, als das Abendrot verschwunden war, und er leitete das Morgengebet in dem Augenblick, ab dem das Essen und Trinken für den Fastenden verboten ist. Am nächsten Tag leitete er mich im Wuhr-Gebet, als der Schatten eines Gegenstandes so lang war wie er selbst. Das Asr-Gebet leitete er, als der Schatten eines Gegenstandes doppelt so lang war wie der Gegenstand selbst. Das Maghrib-Gebet leitete er wieder, wenn der Fastende sein Fasten bricht. Das Isha-Gebet leitete er für mich, als ein Drittel der Nacht vorbei war. Das Fajr-Gebet leitete er, als es langsam hell wurde. Dann wandte er sich zu mir und sagte, O Muhammad, dies sind die Zeiten der Propheten vor dir. Die Gebetszeit ist zwischen diesen beiden Zeiten. Dieser Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma und auch andere, die wir noch inshallah uns anschauen werden, sind grundlegende Hadithe, also entscheidende Hadithe, die die Basis für die Gebetszeiten darstellen. Allah subhanahu wa ta'ala, der uns die fünf Gebete auferlegt hat, hat dafür Voraussetzungen gestellt, dafür Bedingungen gestellt, und zu diesen Bedingungen gehört zum Beispiel das Wenden Richtung der Qibla, die Reinheit des Gebetsplatzes, der Kleidung, des Körpers, die rituelle Reinigung, aber auch die Gebetszeit. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt das Gebet eines Dieners nicht an, wenn die entsprechende Zeit nicht eingetroffen ist, und danach nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und dieser Hadith vorneweg beschreibt die Anfangszeit, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Himmelsreise hinter sich hatte, die Mi'raj-Reise hinter sich hatte. Mi'raj ist der Aufstieg, gemeint ist der Aufstieg von Al-Quds in Jerusalem, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Stadt wieder befreien, zum obersten Himmel, zum siebten Himmel, in dem Allah subhanahu wa ta'ala dann dem Propheten die fünf Gebete auferlegt hat. Und als er zurückkam, in Mekka wieder war, ist Jibril hinuntergestiegen mit dem Befehl Allahs azza wa jal und hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie es in diesem Hadith aus bei der Kaaba, die Gebete an zwei verschiedenen Tagen vorgebetet. Ibn Abbas berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, Jibril, Friede sei auf ihm. Übrigens Jibril, der Name, man hört manchmal auch, dass man sagt Jibrail oder Jibril oder Jibrail und so weiter. Das sind verschiedene Dialekte, wie dieser Name ausgesprochen wird, der offensichtlich aus dem Nicht-Arabischen stammt. Jibril a.s. leitete an zwei Tagen das Salah für mich beim Haus. Taban, beim Haus, bei dem Haus, dieser Artikel bezieht sich auf, oder das ist, dieser Begriff bezieht sich auf das altbekannte Haus, nämlich die Kaaba. Insofern war das in Mekka. Und insofern wissen wir, so wissen wir auch, dass dieser Hadith, und das spielt auch eine richtige Rolle, denn wir haben noch andere Hadithe, die über die Gebetszeiten berichten, die sich zum Teil etwas unterscheiden von dem jetzigen Hadith. Und von der zeitlichen Einordnung her wissen wir, dass das ein mekkanischer Hadith ist. Und ihr wisst, genauso wie bei den Ayat aus dem Koran al-Karim, die man in mekkanisch und medinensisch einteilt, wobei es da weder um die Stadt Mekka noch Medina geht, sondern es geht einfach um die zeitliche Abfolge, dass man eben weiß, was war vor anderem. Ansonsten gibt es ja auch innerhalb der mekkanischen Phase verschiedene zeitliche Perioden und genauso innerhalb der medinensischen Phase. Es geht einfach darum, dass der Gelehrte im Falle eines Konfliktes weiß, die Hadithe richtig einzuordnen in ihrem zeitlichen Zusammenhang. Und wenn es einen Widerspruch gibt, dann ist natürlich der neuere von beiden Hadithen der gültige. Und diese Geschichte vergleicht man wie zum Beispiel mit bei weltlichen Gesetzen, weil es gibt eine Gruppe von Menschen, die diese Angelegenheit der Abrogation in den Versen des Koran oder in den Offenbarungen allgemein leugnet. Und sie sagen, das ist eine Art Widerspruch und so weiter und so fort. Aber das ist keine Art Widerspruch, sondern Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt, was er will und verbietet, was er will. Und wenn er will, subhanahu wa ta'ala, erlaubt er etwas eine bestimmte Zeit lang und verbietet es danach. Und wenn er will, er verbietet er es und erlaubt es danach. Und diese Sache ist sein, das ist alles ein Beweis dafür, dass Allah Azza wa Jal der einzige Richter ist in diesem Universum. Und der erlaubt, was er will, und verbietet, was er will. Und nicht nur erlaubt er die Art, die er erlauben will, und die Sache, die er verbieten will, verbietet er, sondern auch die Zeit bestimmt er und die Schwere des Verbotes und so weiter und so fort. Das weist alles auf seine uneingeschränkte Rububiyya hin, auf sein uneingeschränktes Herrschaftssein hin, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, diese Angelegenheiten sind ein Beweis für die Allmacht Allahs Azza wa Jal. Und im Gegenteil, es sind ein Beweis sogar für die, ja, im Gegenteil zu dem, was behauptet wird, ist ein Beweis für die Vollkommenheit Allahs subhanahu wa ta'ala. Ja? Und dass er eben macht, was er will. Und dass er nicht einfach, wenn er etwas bestimmt hat, dann bleibt es so und es kann nicht geändert werden. Nein, er macht, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Sowohl in den Ibadat, in den Gottesdiensten, als auch in den Muamalat, in zwischenmenschlichen Handlungen. Er macht, was er will. Und niemand kann sein Urteil annullieren. يَحْكُمُ مَا يَشَاءُ. Und wie man sagt, لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Und zu diesen Sachen gehört die Gebetszeiten. Und wie heißt es? Im Konfliktfall, ich wollte das vergleichen allseits bekannten Dingen, bei denen man auch nicht von Widersprüchen sprechen würde. Zum Beispiel, die Menschen erlassen ein Gesetz in Bezug auf das Autofahren. Und sie sehen, dass zum Beispiel es angemessen ist, dass man, weil es wenig Verkehr gibt, dass man, wenn die Ampel rot ist, rechts abbiegen darf, nachdem man gestoppt ist. Das gab es eine Zeit lang, hat es gegeben, gibt es noch in manchen Ländern immer noch. Und jetzt und später hat man die Regel geändert und gesagt, bei rechts darf man nicht mehr abbiegen, es sei denn, es ist ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man das machen darf. Und warum? Weil man hat gesehen, eventuell, vielleicht war das ein Grund, dass die Unfälle mehr geworden sind, es sind mehr Autos auf der Straße, sodass diese Regel eher zum Nachteil geworden ist, hat man sie angepasst und das war's. Und deswegen, wenn das auf diese Art und Weise geschehen ist, ist es eine Anpassung zu jeder Zeit, so wie es am besten war. Ja? Oder bei Menschen ist es öfter eine Art Korrektur, dass man einsieht, dass was war falsch und hat es dann wieder im Nachhinein besser gemacht. Und das ist natürlich in den Gesetzen Allahs Azza wa Jal, gibt es nicht, dass es vorher Fehler gab oder ähnliches, sondern Allahs Weisheit erfordert bestimmte Gesetze zu bestimmten Zeiten. Und Das hat er so gemacht. Und jetzt, subhanallah al-azim, hat er ein Gesetz offenbart durch Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das bleibt bis zum Tag der Auferstehung und sich nicht mehr ändern wird. Und es beinhaltet an sich, das Gesetz Allahs azza wa jall, beinhaltet an sich variable Elemente, die sich anpassen lassen zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Begebenheiten. Und deswegen ist auch nicht mehr erforderlich, dass es nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen neuen Propheten mehr gibt. Wir brauchen keinen neuen Propheten mehr. Und er sagte, ich bin der Letzte der Propheten, ich bin der Siegel der Propheten. Und deswegen auch in den Hadithen, in denen erwähnt wird, dass Isa alaihi salatu wasalam zu den Menschen zurückkehrt, ist nicht mehr die Rede von einem Rasul, sondern ist die Rede von einem Nabi. Und einer der Unterschiede, die erwähnt wurden zwischen einem Rasul und einem Nabi, denn sie sind nicht der gleiche, denn es gibt ja viel weniger Rasul, als es Nabi gibt. Ja. Einer der Unterschiede, die erwähnt worden sind, ist eben, dass der Rasul mit einem neuen Gesetz kommt. Und das ist in dem Fall von Isa a.s. nicht der Fall, sondern er betet so und fastet so und hält sich an die Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. In diesem Hadith, noch einmal kehren wir zurück, Jibril a.s. leitete 2 Tage das Salah für mich beim Haus. Am ersten Tag betete er das Mittagsgebet, sowie die Sonne sich um die Breite eines Schnürsenkels neigte. Die Sonne neigt sich, gemeint ist, sie bewegt sich, im Arabischen, sie bewegt sich, und gemeint ist, die Sonne, yani, die bewegt sich ja ständig, aber im Auge des Betrachters, im Auge des Betrachters sehen wir die Sonne, wenn sie aufgeht, okay, und bis sie untergeht. Das ist der Normalfall. Dass die Sonne sich bewegt, erkennen wir natürlich an der Position im Himmel, aber auch am Schatten, den die Strahlen werfen. Und es gibt einen Zeitpunkt, an dem eben der Schatten, nachdem er kürzer geworden ist, denn sobald die Sonne aufgeht, werfen die Gegenstände einen großen Schatten. Und sobald die Sonne eben am höchsten Punkt im Himmel ist, im Zenit, im Arabischen Kabit as-Sama, dann bleibt der Schatten eine kurze Weile stehen. Ja, es kommt einem so vor, warum? Weil es gibt einen Restschatten. Also im idealen Falle ist es ja so, dass die Sonne in einem 90-Grad-Winkel über dich, sag ich mal, steht. Und dann ist der Schatten, der Restschatten, bis dieser, sag ich mal, überwunden wird, kommt es so vor, als würde der Schatten stehen bleiben. Okay? Kommt es so vor, als würde die Sonne deswegen stehen. Und das ist die Mittagszeit, das ist genau die Hälfte zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und deswegen gibt es unter den Muslimen und den Kalendern auch keinen Unterschied zwischen der Dhuhr-Zeit. Alle sind sich darüber einig, weil Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind bekannte Zeiten bei den Astronomen und Physikern. Deswegen ist diese Zeit unumstritten. Und sobald die Sonne aber diesen Zeitpunkt erreicht hat, ist das die verbotene Zeit. Das ist eine der 3 verbotenen, oder wenn man sie aufschlüsseln möchte, eine der 5 verbotenen Zeiten, in denen man keine freiwilligen Gebete verrichten darf. Und deswegen, wenn wir im Kalender sehen, zum Beispiel, dass die Dhuhr-Zeit um 1.30 Uhr ist, zum Beispiel, oder 12.30 Uhr ist, oder was die Zeit auch immer, dann gehen wir auf Nummer sicher und beten vorher, zum Beispiel 5 Minuten, wenn man noch sicher gehen möchte, 10 Minuten, betet man in dieser Zeit nicht, weil das ist die Zeit, in der die Sonne am höchsten steht. Und das ist der Zenit. Und sobald sie sich wegbewegt davon, ja, Zalat auf Arabisch sagt man, sobald sie sich davon wegbewegt, beginnt die Dhuhr-Zeit. Und woran erkenne ich das? Dass eben der Schatten sich jetzt in Richtung Osten verlängert, weil die Sonne in Richtung Westen untergeht. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben deswegen aufgrund dieses Hadithes das Dhuhr-Gebet als das erste Gebet des Tages bezeichnet. Am ersten Tag betete er das Dhuhr-Gebet, sowie die Sonne sich um die Breite eines Schnürsenkels neigte. Breite eines Schnürsenkels. Warum? Weil in dem Moment ist die Dhuhr-Zeit eingetroffen, die verbotene Zeit vorbei und man darf sein Gebet schon verrichten. Das Asr-Gebet, also es war am Anfang der Zeit jetzt, das ist der erste Tag, ist offensichtlich zur Bezeichnung oder zur Definition der Anfangszeit. Das Asr-Gebet, das Nachmittagsgebet, leitete er, als der Schatten eines jeden Gegenstandes so lang war, wie der Gegenstand selbst. Die Asr-Zeit, wenn wir den Gegenstand betrachten, sein Schatten, den er wirft, wird immer länger, je weiter die Sonne in Richtung Westen geht. Der Schatten wird immer länger und sobald der Schatten so groß ist, sobald der Schatten so groß ist wie der Gegenstand selbst, unabhängig vom Restschatten, das ist wichtig, unabhängig vom Restschatten. Denn auch wenn die Sonne genau über dem Gegenstand ist, wirft der Gegenstand einen kleinen Schatten. Okay? Und diesen Schatten darfst du nicht mit berücksichtigen. Wenn er zum Beispiel der Gegenstand 10 cm groß ist und der Restschatten, du kannst ja messen, du siehst, der Schatten wird immer kleiner, kleiner, kleiner, wenn die Sonne aufgeht und dann irgendwann bleibt er zum Beispiel bei 1 cm stehen. Okay? Und danach verlängert er sich, wieder nach der Mittagszeit. Das heißt, sobald jetzt der Schatten 10 cm lang geworden ist, darfst du noch nicht Asr beten, weil 10 cm minus dem einen Restschatten sind 9. Okay, das heißt, es hat sich eigentlich nur um 9 cm verändert. Das heißt, sobald er 11 cm ist, wenn der Gegenstand selbst 10 ist und Restschatten 1 ist, dann haben wir den Beginn der Asr-Zeit. Wallahu a'lam. Und das ist die Ansicht der meisten Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala. Und auch das, woran sich die Muslime normalerweise, inshallah ta'ala, heute alle halten. Und mir ist nicht bekannt, dass es darüber in der Praxis Meinungsverschiedenheiten gibt. In der Theorie schon. In der Theorie gibt es manche, die das Asr-Gebet erst verrichten, wenn der Schatten eines jeden Gegenstandes doppelt so lang ist, wie der Gegenstand selbst. Aber Alhamdulillah, also hier sind die Muslime sich normalerweise in der Praxis einig, Wallahu a'lam. Und für diese Ansicht spricht dieser Hadith, den wir vor uns haben. Das Asr-Gebet leitete er, als der Schatten eines jeden Gegenstands so lang war wie der Gegenstand selbst. Er leitete dann das Maghrib-Gebet in dem Moment, wo der Fastende sein Fasten bricht. Also verweist er uns hier auf eine allseits bekannte Information. Und das ist eben der Sonnenuntergang. Und gemeint ist natürlich, wenn der Sonnenuntergang, wenn der Vorgang des Sonnenunterganges abgeschlossen ist. Das heißt, sobald die gesamte Sonnenscheibe untergegangen ist und nicht nur ein Teil davon. Denn während sie untergeht, ist eine der drei verbotenen Zeiten. Während die Sonne untergeht, während die Sonne aufgeht, und während die Sonne im Zenit steht. Das sind die drei bekannten, verbotenen Zeiten, worum es eigentlich geht bei den verbotenen Zeiten. Dann die Phasen, wodurch man durch fünf kommt, nach dem Asr-Gebet und nach dem Fajr-Gebet, das ist Tabar, das heißt, das ist sekundär. Das ist sekundär aufgrund dessen, also warum wurde dir verboten, nach dem Asr oder nach dem Fajr zu beten? Weil du dann immer näher kommst zu der Zeit, weswegen die verbotene Zeit eigentlich eingeführt worden ist. Er leitete, wenn der Fastende sein Fasten bricht, dann sagt er, Ibn Abbas radiallahu anhu, er leitete dann das Isha-Gebet, als das Abendrot verschwunden war. So, hier das Abendrot im Arabischen heißt Al-Shafaq. Al-Shafaq. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahullah, dass mit dem Shafaq das Abendrot gemeint ist. Nach dem Abendrot, wenn es dunkler wird, kommt das Abendweiß und dann kommt die Dunkelheit. Okay? Und wenn das Abendrot verschwunden ist, ist bei der Mehrheit der Gelehrten das Isha-Gebet eingetroffen. Und manche Ulama sagen, erst wenn das Abend weiß verschwunden ist und es stockdunkel geworden ist. Hier wurde es extra mit Abendrot übersetzt, weil das, inshallah ta'ala, erstens stimmt es mit der Mehrheit überein, auch den Texten weisen, inshallah, näher ist. Und er leitete das Fajr-Salah in dem Augenblick, ab dem das Essen und Trinken für den Fastenden verboten ist. Auch hier hat er uns verwiesen auf eine Zeit, die allseits bekannt ist und jeder weiß, dass der Fastende sein Fasten beginnt, sobald die Morgendämmerung beginnt. Und die Morgendämmerung ist der erste Augenblick nach der Dunkelheit der Nacht, wenn die ersten horizontalen Lichtstrahlen am Horizont erscheinen. Erstens ist er horizontal und zweitens erkennt man diesen Lichtstrahlen daran, dass es danach immer heller wird. Es ist kein Lichteffekt, der erscheint und dann sieht nachher wieder dunkler wird, aufgrund irgendwelcher Erscheinungen am Himmel, sondern dieser Effekt, wenn man ihn beobachtet, erkennt man ihn daran, dass er immer danach heller wird und irgendwann die Sonne aufgeht. Dann sagt er, am nächsten Tag leitete er mich im Wuhr-Gebet, als der Schatten eines Gegenstandes so lang war, wie er selbst. Das heißt, hier hat er, sallallahu alaihi wasallam, der Jibril alaihi salatu wasallam, das Wuhr-Gebet verrichtet, als der Schatten eines jeden Gegenstandes so groß war wie der Gegenstand selbst. Das bedeutet für uns, es ist zur gleichen Zeit, wie er am ersten Tag das Asr-Gebet verrichtet hat. Und deswegen sagen manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, das ist eine übereinstimmende Zeit zwischen Wuhr und Asr gibt. Und zwar in eine Phase von 4 Rak'at. Das heißt, die Dhuhr-Zeit, das Ende der Dhuhr-Zeit bei ihnen überschneidet sich mit dem Anfang der Asr-Zeit um 4 Rak'at und sie berufen sich auf diesen Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum. Das war das Dhuhr-Gebet. Dann sagt er, das Asr-Gebet leitete er, als der Schatten eines Gegenstandes doppelt so lang wie der Gegenstand selbst war. Das heißt, wenn der Gegenstand doppelt so lang war wie der Schatten eines wenn der Schatten so doppelt so lang war wie der Gegenstand selbst, dann ist hiermit nach diesem Hadith die Zeit des Asr-Gebetes vorbei. In anderen Überlieferungen heißt es مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسِ. Das heißt, solange die Sonne nicht orangefarbig geworden ist. Denn ihr wisst, die Sonne ist, wenn sie im Zenit steht, grell, sehr grell. Und je weiter sie sich in Richtung Westen bewegt, desto mehr verliert sie an ihrer Helligkeit und Grelligkeit. Und irgendwann mal kannst du sogar in die Sonne schauen, ohne dass es dein Auge verletzt. Und besonders wenn die Sonne am Untergehen ist, ist das Sonnenlicht sehr, sehr schwach. Deswegen kann man die Sonnenscheibe direkt anschauen, ohne dass man sich dabei gestört fühlt. Und diese Phase könnte die gleiche sein, wallahu a'lam. Die Phase, dass der Schatten eines jeden Gegenstandes doppelt so lang ist, ist aus diesem mechanischen Hadith und dass die Sonne noch nicht orangefarbig geworden ist, ist aus einem medinensischen Hadith und deswegen im Konfliktfall ziehen manche Gelehrte den medinensischen vor und andere versuchen sie miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Und dann haben wir noch einen anderen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, wie wir auch noch sehen werden, inshallah ta'ala, wer eine Rak'a vor dem Maghrib erwischt hat, hat das Asr-Gebet erwischt. Und dieser Hadith erweitert die Gebetszeit bis zum Sonnenuntergang. Und deswegen, wenn man die Gebetszeiten bestimmen möchte und man diese Gebetszeiten auch alle, diese Hadithe auch alle berücksichtigen möchte, kommt man zum Entschluss, dass man die Zeiten, dass man die Gebetszeiten einteilt in verschiedene Phasen hinsichtlich der Dringlichkeit. Das heißt, wenn hier Jibril a.s. am Ende des Hadiths sagt, das sind die Zeiten der Propheten vor dir und auch deine Zeiten, dann ist das wie, dass er sich das aussuchen darf. Man versteht darunter, zwischen diesen zwei Phasen betest du. Das Asr-Gebet zwischen der Phase, wo der Schatten eines Gegenstandes genauso lang ist wie der Gegenstand und zwischen der Phase, in dem der Schatten eines Gegenstandes doppelt so lang ist wie der Gegenstand. Das ist eine Sache. Aber das ist, da hast du die Möglichkeit, die Wahl. Aber was ist jetzt mit der Phase bis zum Sonnenuntergang? Wie sollen wir das verstehen? Wir verstehen das eben, dass man auch in dieser Zeit sein Asr-Gebet verrichten darf, sofern man dafür eine gute Begründung hat. Sofern man dafür eine Begründung hat. Und der Beweis dafür, dass das man sagt auf Arabisch, Darura-Zeit ist, ja, ist, dass er gesagt hat, wer ein Rak'a vor dem Sonnenuntergang erwischt, hat das Asr-Gebet erwischt. Und das sagte er, sallallahu alaihi wasallam, obwohl normalerweise das Beten, wenn die Sonne untergegangen ist, ist ja die Maghrib-Zeit schon eingedrungen. Das ist Nummer eins. Das heißt also, du verrichtest ja dann mindestens drei Rak'a, nachdem dann die Gebetszeit schon ausgetreten ist. Und dass man das nicht grundlos machen darf, liegt auf der Hand, weil die Gebetszeit ja schon ausgelaufen ist. Insofern ist es eine Erlaubnis für denjenigen, der keine andere Möglichkeit gehabt hat, solche verschlafen hat, dass das in dieser Zeit dann verrichtet oder krank gewesen ist und sich erst danach wohlfühlt, wieder zu beten. Wie Leute, die zum Beispiel Medikamente nehmen, sie wissen, wenn sie jetzt das Medikament nehmen, was sie brauchen, dann fühlen sie sich schlapp und ermüdet, erschöpft. Aber sie wissen, nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden wird es ihnen wieder besser gehen, dann können sie beten. Weil solche Leute können dann von solchen Hadithen Gebrauch machen und sich das Leben dadurch erleichtern. Wallahu tabarak ta'ala, a'lam. Dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, radiallahu ta'ala anhu, das Maghrib-Gebet leidet er wieder, wenn der Fastende sein Fasten bricht. Also hat er das Maghrib-Gebet zur gleichen Zeit verrichtet wie am ersten Tag. Und deswegen sagen manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, dass das Maghrib-Gebet nur kurz anhält, und zwar bis man Wudu gemacht hat und seine drei Rak'a gebetet hat. Mehr erlauben sie nicht. Aber die Mehrheit der Gelehrten erlaubt mehr als dies und erlaubt das Gebet bis zum Isha-Gebet aufgrund anderer Überlieferungen. Tamam? Weil wir müssen ein Schwachpunkt bei manchen Ansichten ist eben, dass nur manche Hadithe berücksichtigt werden ohne andere. Tamam? Und das hat viele Gründe. Und eines der deutlichsten Gründe, die auf der Hand liegen, ist eben das, was man gekannt hat an Überlieferungen. Und man kann sich nur berufen auf das. Aber wenn du mehr Informationen hast, als jemand, der vor dir war und weniger Informationen hatte, auch wenn er bei Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht eine viel höhere Rangstufe eingenommen hat als du, aber trotzdem, du musst urteilen gemäß dem Wissen, das dich erreicht hat. Und kannst dich nicht blind berufen auf andere, die eventuell weniger Wissen erreicht haben. Aber zusammengefasst mit der Thematik ist, man fragt sowieso immer seinen Lehrer, man fragt seinen Gelehrten bei solchen Angelegenheiten. Das Isha-Gebet leitete er für mich, als ein Drittel der Nacht vorbei war. Als ein Drittel der Nacht vorbei war. Das bedeutet, dass der Prophet a.s. die Isha-Zeit begonnen hat, als das Abendrot verschwunden war und zu Ende war, als ein Drittel der Nacht vorbei war. Und das Drittel der Nacht ist in diesem Hadith zwar erwähnt, Aber in anderen Hadithen des Propheten ist zum Beispiel die Rede von der Hälfte der Nacht. Die Rede von der Hälfte der Nacht. Und in manchen Überlieferungen heißt es auch, dass er sallallahu alaihi wasallam das Isha-Gebet hinausgeschoben hat bis zum Ende des ersten Drittels. Tamam? Und diese Hadithe weisen darauf hin, dass diese Art von Hadithen entweder hier von freiwilligen Zeiten, von bevorzugten Zeiten spricht, das heißt, wo man beten soll, oder sie sind aufgehoben in dieser Hinsicht. Warum? Weil wenn der Prophet in späteren Hadithen eindeutig sagt, die Isha-Zeit ist bis zur Hälfte der Nacht, dann haben wir entweder einen Widerspruch zu diesem Hadith und dann wissen wir, dass dieser Teil des Hadithes aufgehoben ist, mansuch ist, oder wir sagen, er ist nicht aufgehoben, aber der Hadith redet hier nicht von den bevorzugten, es redet nicht von den Zeiten, in denen die Gebete angenommen werden, ausschließlich, sondern er redet von bevorzugten Zeiten in dieser Hinsicht. Wallahu a'lam. Dann sagte er, radiallahu anhuma, das Fajr-Gebet leitete er, als es langsam hell wurde. Und diese Zeit, das heißt, wann soll man das Fajr-Gebet verrichten? Manche Ulama, rahimahullah ta'ala, sagen, das Fajr-Gebet soll man verrichten, wenn es deutlich hell geworden ist. Aber natürlich vor dem Sonnenaufgang, logischerweise. Das heißt, wenn jemand deutlich erkennt, dass der Himmel hell geworden ist und man die Gesichter schon erkennen kann, der Leute, und sie berufen sich auf entsprechende Hadithe diesbezüglich. Und andere, und die Mehrheit der Gelehrten, rahimahullah ta'ala, sagen, das Fajr-Gebet ist Sunnah, es zu Anfang der Zeit zu verrichten. Und das ist auch die Zusammenfassung des Ganzen. Yani, wann ist es am besten, die Gebetszeiten, das Gebet zu verrichten? Bei allen vieren, also allen fünf Gebeten außer dem Isha-Gebet, ist es am besten, wenn man es zu Anfang der Zeit verrichtet. Außer beim Isha-Gebet ist es besser, wenn man es etwas hinausschiebt bis zum ersten Drittel der Nacht oder spätestens bis zum kurz vor Hälfte der Nacht. Das ist das Beste. Das ist natürlich grundsätzlich der Fall, das heißt normal, das ist die Ausgangslage. Ansonsten, wenn es andere Gründe gibt, wie zum Beispiel, dass man gebunden ist an eine Gebetsgemeinschaft oder man stark ermüdet ist oder ähnliches, das ist alles, das blenden wir jetzt in diesem Fall aus, ja? Weil auch der Prophet a.s. hat das Isha-Gebet verrichtet, wenn die Leute schon versammelt waren, dann hat er früher gebetet. Und wenn er gesehen hat, die Leute sind noch nicht da, sondern es waren nur noch ein paar da und die anderen kommen erst später, dann hat er ein bisschen gewartet, bis die Leute mehr fahren. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass der Imam achten soll auf das, was für die Leute am einfachsten und am leichtesten ist. Und wenn sie gewohnt sind, dass sie sich an bestimmte Zeiten halten, wie in vielen Moscheen heutzutage, vielleicht in fast, also sehr vielen Moscheen der Welt, benutzen die Leute Kalender, in denen die verteilt werden, als würde man den Leuten im Voraus sagen, wir werden am Tag so und so das Isha-Gebet zur Zeit so und so beten. Oder zumindest den Adhan ausrufen und normalerweise warten wir 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten. Das hat alles Vorteile für die Leute, damit sie sich darauf einstellen können. Aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel in einer Reisegemeinschaft bin und ich beten möchte, dann kann ich achten auf die Leute. Oder wenn zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin und entschuldigt bin, wie zum Beispiel die Frau, die zu Hause betet, wenn sie dann ihr Gebet verrichtet zu der bevorzugten Zeit, weil sie nicht von der Gemeinschaft abhängig ist, dann sind das Sachen, die sie von solchen Regeln Gebrauch machen kann. Jibril a.s. wandte sich dann mir zu und sagte, O Muhammad, offensichtlich kam er hier in der Gestalt eines Menschen, O Muhammad, dies sind die Zeiten der Propheten vor dir. Die Gebetszeit ist zwischen diesen beiden Zeiten. Aus diesem Hadith nehmen wir eben, dass die Gebete des Salawat nicht eine neue Sache ist. Der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, genauso wie das Wudu. Der Wudu genauso. Der Wudu war auch schon früher bekannt. Das dreifache Waschen der Körperteile ist eine Sunna des Propheten und der Propheten vor Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schauen wir uns den nächsten Hadith an. Umar ibn Abdul Aziz saß eines Tages auf der Kanzel und schob das Asr-Salah ein wenig hinaus. Urwa ibn Zubayr, rahimahullah, sagte dann, Jibril hat doch Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Gebetszeiten beigebracht. Umar sagte, achte auf das, was du sagst. Dann sagte Urwa, ich hörte Bashir ibn Abi Mas'ud sagen, er sagte, ich hörte Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu sagen, ich hörte den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen, Jibril stieg hinab und teilte mir die Gebetszeiten mit. Ich betete mit ihm dann wieder und wieder und wieder und wieder. Er zählte die Male mit den Fingern. Es waren 5 Gebete. Ich sah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Buhr-Gebet betete, als sich die Sonne neigte. Manchmal betete er auch später, wenn es nämlich sehr heiß war. Und ich sah ihn das Asr-Gebet beten, als die Sonne weit oben stand und weißlich war, noch bevor sie gelblich wurde. Wenn man nach dem Salah von Medina nach Dhul-Hulayfa gehen würde, käme man vor Sonnenuntergang an. Und er betete das Maghrib-Gebet, sobald die Sonne unterging. Das Isha-Gebet betete er, wenn der Horizont schwarz wurde. Und manchmal schob er es hinaus, bis die Leute sich versammelten. Das Fajr-Gebet betete er einmal, als es noch dunkel war. Ein anderes Mal betete er es, als es langsam hell wurde. Hiernach betete er immer, wenn es noch dunkel war, bis er starb. Er betete dann nicht mehr, wenn es langsam hell wurde. In der nächsten Überlieferung, also diese Hadith gehören dazu, eine andere Überlieferung, Wahb ibn Kaysan überliefert über Jabir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf die Maghrib-Zeit sagte, dann kam er zur selben Zeit wegen des Maghrib-Gebetes zu ihm, er also Jibril, als die Sonne untergegangen war. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hiernach leitete er mich im Maghrib-Gebet zur selben Zeit, er meinte am nächsten Tag. Ebenso wurde es über Abdullah ibn Amr ibn As über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Diese Überlieferung von Umar ibn Abdul Aziz bzw. von Urwa ibn Zubayr rahimahullah ta'ala ist natürlich hat diese kleine Vorgeschichte, die zusammengefasst yani darauf hinweist, dass die Leute das sehr genau genommen haben, wenn man dem Propheten a.s.w. etwas zugeschrieben hat, und dass die Leute, auch wenn er Umar ibn Abdulaziz ein Führer von ihnen war, trotzdem haben die Leute nicht geschwiegen, wenn er etwas gemacht hat, was gegen die Sunna ist des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was auch wenn er der Khalifa ist, auch wenn er ein König ist, auch wenn er etwas zu sagen hat, ist das kein Grund, dass man ihn nicht auf die Sunna des Propheten a.s.w. hinweist, gerade wenn man davon ausgeht, dass die Person das nicht weiß. Denn wir gehen davon aus, dass ein Muslim es liebt, etwas zu erfahren über die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und nicht jeder Mensch ist gelehrt und nicht jeder Mensch kennt sich immer aus und nicht jeder Mensch weiß über jede Sunna-Handlung Bescheid. Und er schob hier das Asr-Gebet hinaus, und es ist keine Sunna, das Asr-Gebet spät zu verrichten, sondern es ist Sunna, das Asr-Gebet, wie wir gesagt haben, zu Anfang der Zeit zu verrichten. Nur als dann Urwa sagte, Jibril hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Gebetszeiten beigebracht, dann war das für Umar ibn Abdulaziz eine schwere Angelegenheit, dass man hier etwas über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagt und auch eine besondere Begebenheit, dass der Engel, der edelste aller Engel, hinabsteigt und vorbetet. Das ist keine kleine Kleinigkeit, das ist eine große Sache. Und deswegen hat Urwa sich verteidigt und direkt gleich das erwähnt, was er hat, nämlich eine Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das sind die besten und stärksten und standhaftesten besten Argumente, die man hat. Und er sagte, ich hörte Bashir ibn Abi Mas'ud sagen, dass Abu Mas'ud al-Ansari radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte. Und dann bringt man dadurch jedes gläubige Herz zum Schweigen. Und in diesem Hadith, wie wir sehen, hat Abu Mas'ud al-Ansari etwas Schönes erwähnt. Er hat nicht nur erwähnt, was Jibril gemacht hat, und zwar wie er die Gebete verrichtet hat, wie im ersten Hadith von Abdullah ibn Abbas, sondern er hat auch noch ein bisschen mehr dazu hinzugefügt. Vielleicht, also erstens natürlich, weil er diese Informationen hat, logischerweise, aber auch damit die Leute sich nicht nur auf diesen Hadith beziehen, diese Begebenheit beziehen, sondern hat noch hinzugefügt, wie am Ende sich das Ganze festgesetzt hat. Wie am Ende sich das bis zur Lebenszeit, Ende seines Lebens, etabliert hat. Und deswegen schauen wir uns noch einmal genauer an. Jibril alaihissalam stieg hinab und teilte mir die Gebetszeiten mit. Ich betete mit ihm, dann wieder, dann wieder, dann wieder, dann wieder. Er zählte die Male mit den Fingern, es waren 5 Gebete. Ich sah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, also er spricht offensichtlich mit Abu Mas'ud, ja, radiallahu anhu, das Dhuhr-Gebet betete, als sich die Sonne neigte. Okay, das ist das Gleiche wie im ersten Hadith. Manchmal betete er auch später, wenn es nämlich heiß war. Ja, das haben, da gibt es nämlich andere Überlieferungen, und deswegen, radiallahu anhu, in anderen Überlieferungen sagt er, sallallahu alaihi wasallam, dass wenn es heiß ist, man das Dhuhr-Gebet hinausschieben soll. Und deswegen, hier sehen wir, dass es eine Ausgangslage gibt, wie man sich zu verhalten hat bei den Gebetszeiten. Aber wenn es Gründe gibt, die Gebete hinauszuschieben, später zu verrichten oder früher zu verrichten, dann, also früher zu verrichten ist dann die Ausgangslage bei den 4 Gebeten, außer beim Isha-Gebet. Und ansonsten, wenn es einen Grund gibt, es zu einer anderen Zeit zu verrichten innerhalb der 2 Grenzen, dann ist das auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sogar im speziellen Fall besser als die Ausgangslage. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und ich sah in das Asr-Gebet beten, als die Sonne weit oben stand und weißlich war, noch bevor sie gelblich wurde. Also zu Anfang der Zeit. Und denn wie wir gesagt haben, sobald die Sonne gelblich wird, dann endet nach manchen Gelehrten die Asr-Zeit, aber richtigerweise endet hier die freiwillige Zeit. Die freiwillige Zeit, das heißt die Zeit, in der man sich auswählen darf, wann man sein Gebet verrichten möchte. Das heißt zum Beispiel, wenn die Asr-Zeit zum Beispiel um 17 Uhr eintritt und da die Sonne noch grell ist und dann die Maghrib-Zeit um 20 Uhr ist, aber die grelle Farbe irgendwo dazwischen aufhört, sagen wir mal um 18.30 Uhr zum Beispiel, ja, dann würden wir sagen, in der ersten Phase zwischen 17 und 18.30 Uhr betest du, wann du möchtest, freiwillig, und danach nur, wenn du einen guten Grund hast. Ansonsten sündigst du, wallahu a'lam. Und wenn man nach dem Salah von Medina nach Dhul Hulayfa gehen würde, käme man vor Sonnenuntergang an. Die Menschen damals hatten keine Uhren gehabt, sondern sie haben die Zeiten anders angegeben. Und hier, wie der Autor sagt, ist eine Entfernung von 6 bis 7 Meilen. Yani, also ungefähr 13, 14, 15 Kilometer, sowas, 13 bis 5, 16, 17 Kilometer, sowas in der Richtung. Weil eine Meile sind ja 1,6 Kilometer. Ja. Und das heißt, solange wie man bräuchte, um diesen Weg normal zu laufen, und die Sonne wäre immer noch nicht untergegangen, also hat er es etwas hinausgeschoben, aber hat er es relativ zu Anfang der Zeit verrichtet. Und er betete das Maghrib-Gebet, sobald die Sonne unterging. Auch hier heißt es nichts weiteres darüber, aber wie wir gesagt haben, es gibt andere Überlieferungen, die besagen, dass die Maghrib-Zeit endet, wenn die Isha-Zeit beginnt. Das Isha-Gebet betete er, wenn der Horizont schwarz wurde. Ja. Das heißt also, bis es dunkel wurde. Und genauer haben wir gesagt, wissen wir aus dem ersten Hadith, wenn eben das Abendrot verschwindet, dann ist es schon dunkel, aber noch nicht stockdunkel, wie man sagt. Und manchmal schob er es hinaus, bis die Leute sich versammelten. Denn es geht ja nicht nur um die Gebetszeit, sondern es geht ja auch darum, dass die Gebete in der Gemeinschaft verrichtet werden. Das Fajr-Gebet betete er einmal, als es noch dunkel war. Ein anderes Mal betete er, als es langsam hell wurde. Das haben wir vorhin gesagt, dass die meisten Gelehrten das Fajr-Gebet sagen, es ist Sunnah, es zu Anfang der Zeit, zum Anfang der Zeit zu verrichten. Und zum Anfang, wenn wir sagen, am Anfang der Zeit, gemeint ist, dass man nach dem Adhan so viel Zeit lässt, dass die Leute den Wudu verrichten können und diejenigen, die in der Nähe sind, ihr Sunnah-Gebet verrichten können und zur Moschee kommen können. Das ist damit gemeint. Ansonsten, natürlich darf man auch direkt, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, direkt sein Fardgebet verrichten. Aber wir wissen aus der Praxis, aus der Sunnah des Propheten, dass er die Sunnah-Gebete vor den Fardgebeten verrichtet hat. Und du kannst ja vor jedem Fardgebet kannst du mindestens 2 Raka'a beten, je nachdem, welches Gebet du verrichtest. Aber jetzt ist die Frage, wir haben manche Überlieferungen, die besagen, dass es Sunnah ist, am Anfang der Fajr-Zeit zu beten. Und andere Überlieferungen, die besagen, dass man sein Fajr-Gebet verrichten soll, wenn es langsam hell wird. Wie gehen wir damit um? Eine Möglichkeit, damit umzugehen, hat uns Abu Mas'ud hier erklärt. Er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es manchmal so gemacht hat und manchmal so gemacht hat. Aber er sagte, hiernach betete er immer, wenn es noch dunkel war, bis er starb. Ja, und das ist eben der Hinweis darauf, dass das die Sunnah ist. Das ist eigentlich falsch, am Anfang der Zeit zu berichten, dass es Sunnah ist. Das andere hat er gemacht, um zu zeigen, dass man es darf. Ja, er hat es mal so gemacht. Aber das Beste ist, dass man es am Anfang der Zeit verrichtet. Und dann sagt er ausdrücklich, er betete dann nicht mehr, wenn es langsam hell wurde. Ja, also gemeint ist absichtlich zu der Zeit, wenn er es am Anfang der Zeit hätte verrichten können. Wallahu tabaraka wa ta'ala. A'lam. طيب. Schauen wir uns den nächsten Hadith an. Noch ein Hinweis, bevor mir entgeht. Im Hadith von Jibril, alayhi salatu wassalam, gibt es der Hadith ist zweideutig in der Hinsicht, wie der Prophet, alayhi salatu wassalam, mit Jibril gebetet hat. Manche Gelehrte sagen, Jibril hat vorgebetet und war Imam. Und der Prophet a.s. hat hinter ihm oder neben ihm, je nachdem, mit ihm gebetet als Ma'mum. Ma'mum ist derjenige, der sich dem Gebet des Imam anschließt. Andere Gelehrte sagen, Jibril hat gebetet und Muhammad s.a.w. hat ihm nachgemacht. Hat neben ihm ein eigenständiges Gebet verrichtet. Welchen Vorteil haben wir daraus? Aus dem ersten hätten wir keinen wirklich großen Vorteil, weil wir wohl kaum einem Engel hinter ihm beten werden. Wallahu a'lam. Außer, dass man daraus die Gesetzlichkeit des Gemeinschaftsgebetes ableiten könnte und so weiter. Aber aus dem zweiten hätten wir einen Vorteil, und zwar, dass man manchmal, wenn man eine Gemeinschaft ist, mit dem Imam gleichzeitig betet, auch wenn man nicht vorhat, ihm nachzubeten. Dass man in der Gemeinschaft manchmal ist und manchmal ergeben Situationen, in denen man davon Gebrauch machen kann. Wie zum Beispiel, wenn du in einer Gemeinschaft bist und du bist zum Beispiel in der 10. Gebetsreihe und das Gebet des Imam ist ungültig. Das Gebet des Imam ist ungültig und du weißt das für dich und du kannst auch ihn nicht korrigieren, aber er betet weiter. Und in diesem Fall, was könntest du machen? Du könntest in diesem Fall abspringen vom Gemeinschaftsgebet und einfach alleine weiter beten. Du betest alleine weiter, aber du bewegst dich gleichzeitig mit dem Imam und der Gemeinschaft. Auf diese Weise vermeidest du, dass du auffällst und eventuell Unruhe stiftest, denn es kann sein, dass die anderen Leute das nicht wissen und für sie das Gebet ist in Ordnung, ist alles richtig, und es wäre nicht zu deinem Vorteil, wenn du auffallen würdest, weil du dich vielleicht in der Gemeinschaft auch gar nicht durchsetzen kannst. Und damit eben dieser Schaden dir nicht zu Lasten kommt und dass du davon eben nicht Schaden trägst, würdest du einfach dann alleine dein Gebet verrichten, gleichzeitig mit ihm, auch wenn du nicht die Absicht hast, mit ihm zu beten. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Im 395 Hadith, Abu Musa berichtet, dass jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas fragte. In der Anführungsstrich, im Fußnoten heißt es, gemeint ist nach den Gebetszeiten. Er antwortete nicht, bis er Bilal anordnete, die Iqama und das Fajr-Gebet auszurufen. Kommentieren wir es gleich, inshallah ta'ala. Das heißt hier in diesem Fall, als der Prophet a.s. gefragt worden nach den Gebetszeiten, hat er sallallahu alaihi wasallam keine verbale Antwort, sondern eine praktische Antwort gegeben. Und das gehört zu seiner Weisheit als Lehrer, den Fragenden die Fragen so zu beantworten, wie es für sie am besten ist. Und in diesem Fall hat er es praktisch gemacht und hat Bilal, bis er Bilal anordnete, die Iqama für das Fajr-Salah auszurufen, als die Morgendämmerung gerade hereinbrach. Also zum Anfang der Zeit. Ja. Das heißt, er hat Adhan gemacht und ihm dann gleich gesagt, mach die Iqama. Und deswegen darf man das machen, wenn es dafür einen guten Grund gibt, jemanden belehren will, weil solche Sachen haben Vorteile. Er betete zu einer Zeit, in der man das Gesicht seines Nachbarn, seines Nebenan nicht erkennen konnte. Und das ist damit gemeint, dass es noch dunkel war. Ja? Weil nicht, dass man denkt, es noch stockdunkel ist. Nein, die Fajr-Zeit, wenn man den Horizont betrachtet, bricht im Osten ein. Und wenn du aber nach Westen schaust, ist es stockdunkel. Und zu Anfang der Zeit kannst du eben deinen Nebenan noch nicht erkennen. Er sagte, in der man das Gesicht seines Nebenan nicht erkennen konnte. Oder wenn man nicht erkennen konnte, wer neben einem war. Ja, das ist offensichtlich eine Unsicherheit des Überlieferers. Ihr wisst manchmal das Oder, entweder Unsicherheit des Überlieferers oder der Text ist so. Dann ordnete er Bilal an, die Iqama für das Dhuhr-Salah auszurufen, als die Sonne sich neigte und man sich fragte, ist schon Mittagszeit? Ja. Und taban hier der Prophet a.s. bekommt Wahi von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wenn es für den einen oder anderen noch nicht klar ist, ob die Dhuhr-Zeit schon eingetroffen ist, für den Propheten war es klar, a.s. Und für denjenigen, der sich auskennt mit den Gebetszeiten, für den war es ebenfalls schon klar. Nur weil man eben den Augenblick muss man ja abwarten. Also ich muss den Augenblick sehen und dann weiß ich, aber wenn ich das nicht beobachte, natürlich bin ich dann in diesem Fall überrascht. Als die Sonne sich neigte und man sich fragte, ist schon Gebetszeit? Aber er weiß es besser. Ja, das ist so der Eindruck. Ja, ist wirklich schon Gebetszeit? Gut, der wird es schon wissen. Er hat es ja beobachtet. Ja. Und deswegen, das weist darauf hin, dass man sich verlassen darf auf den Muadzin. Bei den Gebeten und bei dem Adhan und so weiter, wenn das ein Muadzin ist, der sich auskennt, ja, oder wenn er sich nicht auskennt, er sich beruft auf jemanden, der sich auskennt. Ja. Wie im Falle von Abdullah ibn Maktum, von Ibn Maktum, meine ich, radiallahu anhu, als er, denn er war ein blinder Mann, hat den Adhan ausgerufen. Ja. Und man hat ihm das mitgeteilt, das ist kein Problem. Und heutzutage, der Muadzin macht Adhan und beruht sich auf einen Kalender. Solange der Kalender sich etabliert hat und die Gebetszeiten richtig sind, wo ist das Problem? Dann beruht er sich ja ebenfalls auf jemanden, der sich auskennt. Dann ordnete er Bilal an, die Iqama für das Asr-Salah auszurufen, als die Sonne noch weißlich war und weit oben stand, also am Anfang der Zeit. Dann ordnete er Bilal an, radiallahu anhu, die Iqama für das Maghrib-Salah auszurufen, als die Sonne gerade untergegangen war. Dann ordnete er Bilal an, die Iqama für das Isha-Salah auszurufen, als das Abendrot verschwunden war. Ja. Jetzt gucken wir mal. Also auch in diesem Hadith heißt es wieder Shafaq. heißt es wieder Shafaq. Und Shafaq ist, wie gesagt, haben dieser zweideutige Begriff. Es kann sich auf das Abendrot beziehen, aber wurde auch deswegen hier übersetzt, weil das auch die Ansicht der Mehrheit ist. Am nächsten Tag betete er das Fajr-Salah und verließ seinen Gebetsplatz. Wir fragten uns, ist die Sonne schon aufgegangen? Also hat er es relativ am Ende der Zeit verrichtet. Und ihr wisst, der Prophet a.s. hat im Fajr-Gebet 60 bis 100 Verse gelesen. Das heißt, mindestens etwa um die drei Seiten aus dem heutigen Mus'haf, wie wir ihn meistens kennen, der in Medina gedruckt wird. Also zum Beispiel Surat Amma Yatasa'alun An-Naba zusammen mit den ersten Rak'a zum Beispiel und dann An-Nazi'ati Gharqa. Surat An-Nazi'at. Das ist so ungefähr, wenn man das zusammenzählt, kommt man auf zwischen 60 und 100 Versen, die er gelesen hat, alayhi salam. Und dafür braucht man schon eine gewisse Weile, 10 Minuten, Viertelstunde, je nachdem wie schnell man liest. Und der Prophet a.s. hat durchschnittlich schnell, hat nicht zu schnell gelesen, aber auch nicht zu langsam gelesen. Dann betete er das Dhuhr-Salah, wie am Tag zuvor das Asr-Gebet verrichtet wurde, das Asr-Gebet verrichtet hatte. Das weist darauf hin, wie im Hadith von Ibn Abbas, wie die Gelehrten, die sagen, dass es eine übereinstimmende Zeit gibt. Das Asr-Salah betete er, als die Sonne schon gelblich wurde, hatten wir auch schon, und er sagte, als es schon Abend war. Oder er sagte, als es schon Abend war. Yani, als es schon langsam, nicht Abend war im Sinne, die Sonne war untergegangen, aber es ist der Abend, yani, sprachlich gesehen, kann schon beginnen, vor die Sonne untergegangen ist. Das Maghrib-Salah betete er, bevor die Abendröte verschwand und das Isha-Salah, als ein Drittel der Nacht vorbei war. Dann sagte er, wo ist derjenige, der nach den Gebetszeiten gefragt hat? Die Gebetszeit ist zwischen diesen beiden Zeiten. Und so hat der Prophet a.s. diesem Mann es so beigebracht, wie auch Jibril es ihm beigebracht hatte. An zwei ganzen Tagen, guck mal, wie sich Zeit genommen hat. Yani unser einer, wir lesen die Hadithe des Propheten s.a.w. und wir schauen uns an, wann er gebetet hat. Und sie haben sich hier yani, zwei Tage Zeit genommen, um die Gebetszeiten zu lernen, zu studieren. Und erst wenn man das auch mal richtig selbst beobachtet hat und sich das anschaut und den Schatten beobachtet, dann hat man auch ein Gefühl und ein Gespür für diese Angelegenheit und kann auch dann im Notfall selbst, das bestimmen. Suleiman ibn Musa überliefert, wann ist der Schatze? 38. 30? Suleiman ibn Musa überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Maghrib in etwa dasselbe. Er sagte, hiernach betete er das Isha. Manche sagten, nach einem Drittel der Nacht. Manche sagten, nach einem Drittel der Nacht. Das ist auch ein Hinweis, also die. Und ich stehe jetzt mal weiter erstmal. Andere sagten nach der Hälfte. Genauso hat es Ibn Buraida über seinen Vater bei den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert. Das ist auch immer, was wir sagen. Deswegen darf man nicht zu voreilig sein bei den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dass man ein Hadith nimmt und davon alles ableitet. Ja? Weil ihr seht, der Überlieferer, der eine sagt im gleichen Hadith ein Drittel, der andere sagt nach einem Drittel. Der nächste sagt bei der Hälfte. Deswegen, das weist darauf hin, dass es eben hier nicht um eine Zeit geht, in der, nach der dass die Gebetszeit nicht mehr vorhanden ist, ja, nachdem die Gebetszeit eben ausgelaufen ist. Und dann, das sind eben Hinweise darauf, dass es eher um, entweder es um eine, dass eine Unsicherheit gibt und deswegen kann man sich nicht darauf so verlassen wie in klaren Hadithen, wo es heißt eben zum Beispiel, es gibt keine Nachlässigkeit beim Schlafen. Nachlässigkeit gibt es, wenn man sein Gebet erst verrichtet hat, nachdem die nächste Gebetszeit schon eingetroffen ist. Tamam? Weil solche Hadith in Sahih Muslim sind deutlich. Weil ich möchte ja wissen, ab wann sündige ich. Damit ich weiß, vorher sündige ich nicht. Tamam? Und das gilt und bis auf Ijma' bei Salat al-Fajr. Tamam? Salat al-Fajr endet mit dem Sonnenaufgang. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam. Wa baraka ala Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.